Etwas in dir fühlt sich, wie ich mich fühle. Wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, und guten Abend vor allem auch unserem Gast. Wir haben heute einen schwebenden indischen Elefanten zu Gott zu Gast, Ganesha. Willkommen bei den Weltraumaffen. Vielen Dank. Ich kenne ihn von Twitter. Ich weiß nicht, woher ihr ihn kennt, ihr lieben Zuhörer. Aber du machst Satire, sagst du selber, ne? Vor allem, also siehst dich eher als Satiriker als Kommentator. Oder? Richtig, also ich sehe mich als Satiriker, der ab und zu auch mal ernst ist. Guter. Ach, der Herr Mammon. Hallo, Herr Mammon. Ach, hallo, Mammon. Ach, hoi. Abend. Bin ich zu spät? Nein. Tannhäuser Gate kennt dich von Simpsons. Da warst du auch schon. Du kommst ja echt rum. Verdammt nochmal. Wie, hast du mich gespielt? Ja, es gibt doch diese Folge, wo Apu Ganesha ist. Ganesha trifft zumindest. Ne? Genau, wo Homer sich, glaube ich, als Ganesha verkleidet. Ja, du hast ja dich auch als Mitglied der indischen Community geoutet letzte Woche. War ein großer metapolitischer Erfolg auch für dich, oder? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich war schon überrascht. Also ich meine, bei einem Satire-Account glaubt man ja alles erstmal nur halb, aber ich war schon überrascht, wie viele Leute das dann doch ernst genommen haben. Hast du damit gerechnet? Also um es mal vielleicht Zuschauer, vielleicht auch die dich nicht kennen, aufzuklären. Du hast ein Foto gepostet von einem jungen indischen Herrn und hast gesagt, das bin ich. Ich bin auch nicht Multikulti, ich bin auch Diversität. Nee, nee, so habe ich es nicht gesagt. Wie hast du es denn gesagt? Dass ich die deutsche und die indische Kultur miteinander in mir vereine. Genau. Ach so. Genau, deswegen habe ich auch die deutsche und indische Flagge im Profil. Ja, und ich bin hauptsächlich Satiriker und ja, mache Satire. Ich habe zum Beispiel auch, ich mache auch oft Beiträge über das schwarze Transkind. Damit veräpple ich halt diese linken Paulaner-Geschichten, wo Linke sich dann immer als Held darstellen und dass dann vor allem Kinder irgendwelche Rechten schachmatt setzen und das parodiere ich damit. Ja, aber du hast ja sehr viel positiven Zuspruch bekommen von den Leuten, die dir die Sache mit dem Inder oder dem halben Inder abgenommen haben. Aber du hast zu mir letztes gesagt im Vorgespräch, das wir geführt haben, auch, dass du durchaus auch richtig böse Kommentare dafür gekriegt hast. Ja klar, fand ich ja mega unterhaltsam. So, man sollte dich abschieben, du gehörst nicht zu uns und so. Aber das war so die Hälfte war Trolle und die andere Hälfte waren halt so Leute, die mir mal vorgeworfen haben, Ganesha versteht sich sicher auch mit Frauen gut. Mhm. Okay, das war jetzt ein ganz brutaler Nimm. Du hast mich jetzt geräumt. Halt so Leute, die dann halt selber keine 100 Follower haben und die auch keiner ernst nimmt, so Randexistenzen halt. Ja, also ich habe jetzt nicht von irgendwelchen größeren Accounts, sondern irgendwelche so kleine Piss-Accounts. Oder ein anderer, der nannte mich... Was meint er denn damit? Wenn er da sagt, du hättest was mit Frauen, was ist das Problem? Verstehe ich. Ja, richtig, genau, aber dieser Typ ist Frauenfeind, wollte ich damit sagen. Ja, so dass ich ein Pachit wäre, dass ich ein Curry-Neger wäre und was weiß ich alles. Also ich lache darüber. Hat, jo. Ja, aber ganz ehrlich, das waren, wie viele Kommentare waren es? 1600 und da waren vielleicht 50 negativ. Mhm. Und da, von den 50 waren sicher die Hälfte Trolle. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass ich das Trollen nicht kennen würde. Ich troll ja auch sehr gerne. Jo, ich habe schon ein paar witzige Beiträge gesehen, auf jeden Fall von dir. Ist schon okay. Kannst du so weitermachen, finde ich. Ja, danke. Ja, das wir hier sehen, ist jedenfalls nicht getrollt, sondern ernst gemeint, um hier mal thematisch einzusteigen. Die Taz schreibt, das Internet ist sich einig, Luigi Mangione ist der schönste Mörder der Stunde. Doch nicht nur wegen seines Aussehens wird der US-Amerikaner zelebriert. Besonders Kapitalismuskritiker stilisieren Mangione derzeit zu einem Helden. Ja. Ja, das ist nämlich der hier diesen Chef von der Versicherungs... Ach so. Firma da ermordet haben soll, hatten wir ja letzte Woche kurz drüber gesprochen. Ja, ist interessant, wie schnell das hier rübergeschwappt ist. Ne? Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, dass in Amerika die Leute das befremdlich finden, wie viele Leute Sympathie oder Zuneigung sogar äußern. Und jetzt haben wir es schon hier. Frisch auf dem Tisch. Nein, nicht Luigi's Mansion. Also ich finde es sehr bedenklich. Ja, also jede Pro-Gewalt-Aussage finde ich grundsätzlich erstmal bedenklich. Ja, und zu dieses, oh, er hat es ja verdient, er gehörte zu einer bösen Firma. Denk mal, sag mal, was stimmt mit euch nicht? Mit derselben Rechtfertigung, ihr habt, was weiß ich, die falsche linke Ideologie, deswegen tue ich euch Böses an. Denk mal so, können die Leute eigentlich nicht um die Ecke denken? Ja gut, aber das ist in fast 10 Jahren Weltraumaffen ja das eigentlich eines der wiederkehrendsten Themen, dass die Leute nicht raffen, wie sehr die Einschränkungen der Freiheit, die sie fordern, sich gegen sie selber wenden können. Ja, die Doppelmoral gehört ja fest dazu, ne? Das ist ja dieses Prinzip von der repressiven Toleranz. Dass man... Ja, also, wenn man mit Doppelmoral heizen könnte, dank unserer Linken bräuchten wir keine Atomkraftwerke mehr oder ähnliches. Wir könnten nur mit ihrer Doppelmoral heizen. Ja, in Köln war was los am Wochenende. Nicht nur Weihnachtsmarkt, sondern offensichtlich auch noch hier so ein Polizeieinsatz mit Maschinenpistolen. Die sind da wohl in so einen Zug rein. Warte mal, eben raus den Artikel. Und da waren angeblich Gefährder unterwegs. Es ist aber wohl auch niemand zu Schaden gekommen. Es gab dann noch so einen zweiten Vorfall in Köln. Ich habe das nur so rausgesucht, weil das so schön zusammenpasste. So Weihnachtsmarkt und Bahnhof und so. Genau, da hat ein Koffer, da hat auch einer frecherweise seinen Koffer hingestellt und stehen lassen und ist dann weggegangen. Ne? Und dann müssen sie den ganzen Platz abriegeln mit Hochsicherheitskräften und keine Ahnung, Gezeug und so. Und am Ende war dann 2 Kilo Sand drin oder so. Ja, ja, wie sie hier auch schreiben. Stefan, du vergisst deinen Koffer da. Das ist wohl nicht vergessen. Später wieder, wie die hier schon schreiben, der Abstellort und der Inhalt deuten laut Polizei darauf hin, dass jemand den Koffer vorsätzlich auf den gut besuchten Weihnachtsmarkt abgestellt hat, um einen Großeinsatz der Polizei auszulösen. Und das denke ich mal auch. Das ist richtig, das sieht so aus, ne? Hundertprozentig ja. Wissen kann man das natürlich nicht, aber ich meine nur so. Ja, wer hat denn schon einen Koffer mit Sand drin? Machen, ne? Ja. In einem anderen Artikel, den ich gelesen habe. Das ist ja festgestellt worden, was da drin ist, ne? In einem anderen Artikel, den ich über den Koffer gelesen habe, stand, dass sie entweder hat jemand halt versucht, einen Einsatz auszulösen oder gehört jemandem aus der Drogen- und Alkoholiker-Szene. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, weil die sind dafür bekannt, einfach das mit Sand im Koffer spazieren zu gehen. Die Drogen- und Alkoholiker-Szene. Nee, ja, die kaufen sich mit dem Sand dann ihre Drogen, ist doch klar. Ach so. Und die Geld wie Sand am Meer, wa? Ja, richtig, genau. Daher kommt der Spruch ja auch. Hey, willst du eine Handvoll Sand? Ey, pst, pst. Streckgut, meint er, oder? Ja, ist schon eine komische Idee, ne? Ich weiß ungefähr. Beduinen tippt der Max Musternet. Genau, aber mal, wie heißt denn Lord of the Weed, wenn euer Koks mit Sand streckt, dann streckt das Sodgefühl eurer Kunden. Ja, ist aber nichts passiert, wie gesagt, war ja dann nur ein Fake scheinbar. Aber ja, kannst du immer gut was auslösen, wenn du so eine Aktion machst mit so einem. Ja, nichts passiert, außer den ganzen Abend halt alles gesperrt. Ganzen Abend? Ja. Okay. Und halt ein fetter, teurer Polizeieinsatz. Ja, nichts gewesen in der Form, dass es eben keine Bombe war, sozusagen. Ja, die Baerbock versucht sich irgendwie in Syrien einzumischen, ist ein bisschen falsch, aber sie. Hat hier verlautbaren lassen, dass die Leute, die aus Syrien nach Deutschland kommen und die zu den Schergen des Regimes gehören oder so, mit der vollen Härte des Gesetzes behandelt werden. Ich habe mich jetzt erstmal gefragt, wie man dann in Deutschland Leute verurteilen kann, die da was gemacht haben oder so. Aber gut, sie haben da wohl ihre Möglichkeiten. Ja, und die Einteilung in Schergen und nicht Schergen, die fand ich schon. An der Grenze angeblich. Und Innenministerin sagt halt eben auch, ja, sowas geht hier in Deutschland ja gar nicht, da sind wir ja die Allerhärtesten. Und ja, genau, ich muss sagen, vielleicht ist es, das habe ich gedacht, das ist ja irgendwie nicht so schlau, aber dann habe ich nochmal ein bisschen nachgedacht und dann dachte ich, das ist eigentlich doch eine geniale Geschichte, weil du erzählst diesen Leuten das und dann kommen die ja lachend bei uns an der Grenze an und dann kannst du ja die sich kaputt lachen, kannst du ja dann rausziehen zum direkt wieder abschieben. Und von daher ist das vielleicht doch nicht so doof, dachte ich mir dann. Machst du als Erkennungsmerkmal, ja? Okay. Ja. Aber ansonsten, wie stellen Sie sich das vor? Ich meine, die haben ja jetzt auch schon nicht gewusst. Wir hatten ja 2015 schon diese Berichte über Leute, die in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften die wieder getroffen haben, die sie da irgendwie gefoltert haben. Aber jetzt soll das irgendwie gehen plötzlich, oder wie? Wenn Schergen des Terrorregimes von Assad versuchen sollten, nach Deutschland zu fliehen, dann müssen sie wissen, dass kaum ein Staat ihre Verbrechen so hart verfolgt wie Deutschland. Klar. Das sollte davor abschrecken, diesen Versuch zu wagen, sagte Faeser der Zeitung. Sie erinnerte an das Oberlandesgericht Koblenz des 2022, das weltweit erste Urteil wegen Staatsfolter in Syrien gesprochen und einen früheren syrischen Geheimdienstmitarbeiter wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. Im Juli wurden in Deutschland zudem mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher festgenommen, die an der gewaltsamen Niederschlagung einer Demonstration beteiligt gewesen sein sollen. Einer Demonstration. Nicht so irgendwie. Okay, niemand ist hier vor Strafverfolgung sicher, der sich an Gräueltaten beteiligt hat, betonte Faeser. Ja, so. Nehmen die dann den Mund voll. Ich weiß nicht, ob das. Okay, was sie hier machen, ist natürlich so eine Sache. Können sie das machen? Ansonsten hat Deutschland da, glaube ich, nicht so viel mitzureden. Da sind ganz andere Leute, die Interessen haben. Ne? Die Amis, die Israelis, die Türken. Ja. Frankreich oder so. Aber Frau Baerbock hat auch schon gedroht, sie wolle den Friedensprozess in Syrien begleiten. Also. Wollen die sie alle? Ja, und dass man die 900.000 und Leute, die wir ja aus Syrien im Land haben, und das sind die Dokumentierten. Jo. Das ist viel, was. Dass wir die jetzt ja nicht so schnell wieder zurückbringen sollen, weil wir ja Menschen gebrauchen können, angeblich. Ja. Beim Postzustellen, in der Pflege. Als Ärzte. Uns werden Menschen geschenkt. Wobei mal jemand fieserweise ausgerechnet hat, dass 2200 Ärzte, syrische, bei einer Million syrischen Bürgern, wenn alle verschwinden würden, auch auf selber rauskämen oder so. Das ist ein bisschen ideologisch, die Debatte. Ruprecht. Ja, da hatten wir ja letzte Woche am Ende noch den Einschub mit dem Video von den Leuten, die sich gefreut haben. Und Herr Polenz hat zu diesem Video gesagt, warum sollen Muslime nicht Gott dafür danken, dass der Kriegsverbrecher Assad gestürzt wurde? Ach Gott, Polenz, ey. Der soll endlich ins Altersheim abgeschoben werden. Ja, ich könnte auch den Spaghetti-Monster danken, ne? Aber es ist eine bestechende Logik, oder? Müssen Sie wissen. Ja. Vielleicht war der nicht so schuld, ne, in dem Fall. Ja. Ja, das Traurige an dem syrischen Augenarzt ist, gefühlt haben wir vermutlich so, er ist der einzige Arzt, der nicht nach Europa geflohen ist, der wirklich, also ganz ehrlich, ich habe noch nie einen syrischen Arzt getroffen, ihr etwa? Ja, ich glaube schon. Hm. Es gibt aber angeblich 6.000, also. Das kann ich kaum glauben, ich habe noch nie einen getroffen. 2.200 habe ich gestern gehört. Okay. Mhm. Tja. Syrien ist ein großes Gebiet, ne? Wenn ich sage Deus Vult, ist das schön, dass die Ampelkoalition nicht mehr existiert. Könnte ich aber Ärger kriegen. In dieser Republik. Also, ganz minimal. Warum sollen dann die Muslime. Warum müssen die das vor allem auf Weihnachtsmärkten tun? Das habe ich nicht so ganz verstanden. In Essen und in Nürnberg oder nee, Stuttgart und in Essen. In Essen sind die ja wohl einmal quer über diesen Weihnachtsmarkt marschiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das hat da nichts zu suchen. Punkt. Also das können die irgendwo anders in der Stadt machen, wo kein Weihnachtsmarkt ist, wegen mir. Kann man ihnen ja offensichtlich leider nicht verbieten, auch wenn wir alle wissen, dass das Demonstrationsrecht in Deutschland eigentlich nur für Deutsche gilt und nicht. Kannst du mal eine katholische Prozession machen auf dem Zuckerfest oder so? Mhm. Oh, viel Spaß. Ja. Und wenn dann was passiert, dann weiß natürlich, wer schuld ist. Ja, das war ja auch nicht ganz ernst gemeint, ne? Weil ja, das ist eine Provokation und das machen die Katholiken eigentlich nicht so viel. Ja, ich meine nur damit, aber wenn dann was wäre, dann hätte man mittlerweile den armen Muslim. Ja, dass die Katholiken abgestochen haben, da sind Katholiken selber schuld. Genauso wird es kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Der Polens. Psky. Achso, ist auch Blue Sky, würde ich sagen, ja? Mit der links. Ach, oh, ich wollte eh gerade mal zur Kiosk gehen, kurz. Blue Sky ist Twitter für Pädophile, wie es immer so schön heißt. Ja. Bis auf Mastodon war teilweise bis zu die Hälfte aller Beiträge tatsächlich Kinderporno. Ja, weiß ich nicht. Es gab diese Zahlen irgendwann mal, aber wie ver... Also kurzzeitig. Aber es sind immer noch Zahlen, die erschreckend sind. Ja, naja, also du kannst das ja eigentlich auch schwer... dem traue ich nicht, weil das ist ja dezentral geführt, dieses Netzwerk. Und ich wage es sehr stark zu bezweifeln, dass du da so einfach irgendwelche Zahlen kriegst, jetzt gerade so prozentuale Anteile. Du musst nur wissen, wie man es angeklickt hat. Ne? Nee, Ganesha räumt nicht seine Bude auf. Ganesha hat nur schnell was geholt, weil er Durst hat. Ja, und hier gibt es 42.000 Euro für die Kampagne Herz statt März. Ja, die ist so lächerlich. Und es ist eine Retourkutsche auf dieses Herz für Kinder von Axel Springer. Und dass der böse Herr Merz da gesagt hat, er will 4.000 Euro spenden, wenn oder irgendwie noch mehr. Für jeden Prozentpunkt oder so. Ne? Prozent, was sie bei der Wahl holen, ja, genau. Ja, zusätzlich und, noch holen, das ist noch eingeschränkt, glaube ich. Und da ist ja... So schlimm ist das, da dran zu binden, hat hier der Sascha Pallenberg mal eben ein bisschen Geld gesammelt. Ich meine, es war schön, wenn man Geld sammelt. Aber Herz statt Merz. Keine Ahnung. Ich meine, warum geht man überhaupt hin zu so einer Geschichte wie diesem Herz für Kinder? Ist auch so ein Influencer-Treffen da irgendwie. Das ist doch nur, tu Gutes und sprich darüber. Also insofern hat er das dann nicht missbraucht, sondern nicht nur gebraucht, oder? Wie seht ihr das? Ja, ist ein Charity-Ding, ne? Ich sagen. Machen doch die anderen, die da hinkommen, auch. Ich meine, die machen doch auch Werbung für ihre Marke. Ja gut, die anderen haben halt nicht gesagt, ich mache es von meinem Wahlergebnis abhängig, aber... Ja, aber letztendlich, ich meine, Merz hat immerhin theoretisch 3.000 bis 4.000 gegeben, Lindner 2.000, Klingbeil 500, aber rumgehackt wurde auf Merz und Lindner. Ja. So lächerlich. Unangemessen auf jeden Fall. Also, wenn er da so mit Geld rumaßt, ja, dann sieht das ja aus, als wenn ihm das gar nichts, als wenn er da schon zu viel hätte oder so. Also, die 4.000 sind schon ein bisschen zurückhaltend, okay, aber. Donald Trump verzichtet wieder auf sein Gehalt und irgendwelche Zuwendungen vom Staat. Fände ich auch mal cool, wenn ein Kanzler das tun würde. Richtig, aber gut, Trump profitiert halt auch indirekt von seiner Präsidentschaft. Aber er kann es sich ja trotzdem erlauben. Jeder Politiker, der irgendwie ein bisschen Profil hat, profitiert davon, dass er Politiker ist. Ja, Entschuldigung, dass er Präsident ist, Entschuldigung. Ja, aber diese ganzen Speaker-Fees, wo die ja ihre Nebeneinkünfte mit bestreiten, also Merz, Lindner und so, irgendwelche Spitzenpolitiker, ist halt deren Haupteinnahmequelle. Hat jemand P.R. Steinbrück gesagt? Ja, Sascha Pallenberg, irgendwie komische Entwicklung. Ja, der hatte ja ein paar Jobs aufgelistet, vielleicht war einer davon irgendwie mitverantwortlich oder so. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, aber ja, whatever. Genau, hier, die Union hat ihr Programm vorgestellt. Programmentwurf der Union zeigt, wie sie die Neuwahl gewinnen will, der Abschaffung des Bürgergelds. Nicht nur das, also ich habe mal durchgehört, und ja, ich habe so den Eindruck, hauptsächlich wollen sie irgendwie Sachen zurücknehmen. Das Selbstbestimmungsgesetz, Cannabis zurücknehmen, Bürgergeld abschaffen, was natürlich Quatsch ist, weil da kommt halt irgendwas anderes, das anders heißt und irgendwie ähnlich ist oder so. Ja, Zurückweisung an den Grenzen wieder einführen, Steuerentlastung, ja, wollen wir mal sehen. Ja, Finanzierung bleibt Frage, aber es ist ja irgendwie auch üblich, ne? Dass es nicht hundertprozentig geklärt ist. Ja, so wollte ich nur zeigen hier, dass die CDU schon ihr Programm vorgestellt hat. Müssen wir da vielleicht mal reingucken, wie das mit den Windrädern oder so war, weiß ich nicht mehr genau. Ja doch, sie wollten die Atomdings wieder starten, oder zumindest... Also sie wollen es nicht offen lassen. Sie wollen nichts Zusätzliches mehr abschaffen, das war auf jeden Fall ein Punkt. Und zumindest irgendwie gucken, dass sie die auf Halde haben können, auf Lager sozusagen dann einsetzen können. Ja, ist noch ein bisschen ungeklärt, schien das mir zu sein. Ansonsten aber... Du musst ja irgendwie schaffen, für die Grünen noch koalitionsfähig zu bleiben. Denke ich mal, ne, dass das so ein Punkt war. Genau. Es ist doch eigentlich völlig egal, was Merz über Atomkraft da sagt, weil er niemanden hat, mit dem er das umsetzen kann. Keine sein, der ja. beiden Parteien, die er zur Auswahl hat, zum Koalieren nach jetzigem Stand, sollte die FDP nicht ein schreckliches Hoch kriegen, würde ihn dabei unterstützen, die Atomkraft wieder anzufahren. Das, wenn er einen hätte, ja, einen Koalitionspartner, dann hätte er vielleicht trotzdem noch Schwierigkeiten, eine Firma zu finden, die ihm das macht. Ne? Es gab ja schon Signale von Betreibern, dass es durchaus noch möglich ist. Ja, okay. Möglich, aber ob sie da Spaß dran haben, ist was anderes. Ne? Ja, das Problem ist, also Rückholen ist sowieso möglich, so Neubauen ist vielleicht nochmal was anderes. Ja. Die einzige Partei, die es mit ihm machen würde, mit der will Merz halt nicht zusammenarbeiten, zu der baut er eine Brandmauer auf. Ja gut, die FDP wird es ja auch tun, denke ich. Aber die wird nicht reinkommen, ja, also ich denke, die FDP hat sich verkackt. Die Möglichkeit haben. Und die schärfere Asylpolitik kennen wir, das ist das Gleiche wie immer. Da wird dann ein Flugzeug geschickt und man macht ein paar Sonntagsreden und danach geht man halt wieder dazu über zu ignorieren, dass hier Millionen Menschen... Ja, haben. Sie sagen, sie wollen Leute abweisen, die keine Perspektive haben, aber das kannst du ja auch auslegen, wie man möchte. Ne? Und ja, wenn es dann mit den Grünen ist, dann legt man es halt... Die Atomkraft wird nicht wiederkommen, sagt Horus Lupercal im Chat, ja, aber dann kann Deutschland sich von dem Status Produktionsland und Ähnliches verabschieden. Und damit ja, halt ist ja auch gewollt scheinbar. Ja gut, aber was sollen wir denn stattdessen machen? Sportwetten und Shisha-Bars? Oder? Ja. Was genau, wovon leben wir denn dann als Volkswirtschaft? Wir stecken alles in Bitcoins, unser ganzes Staatsvermögen und hoffen, dass es steigt. Das wäre ja wirklich eine gute Idee. Das wäre wirklich eine gute Idee. Also verglichen mit allem, was die Grünen vorschlagen, ist es eine bessere Idee auf jeden Fall. Wir schließen uns Argentinien an als 18. Bundesstaat. Arriba Carajo. Ja, das Mercosur-Abkommen haben wir ja schon. Das kommt gleich noch. Alle Backe. Und den Strommix habe ich auch im allerletzten Tab, aber. Merkel-Cosur. Ja, und die CDU Berlin hat auch Pläne, nämlich den Fachkräftemangel in der Verwaltung beheben. Ja, das ist richtig, ne? Das geht voran. Wir setzen es da. Das steigert die Produktivität oder das Bruttosozialprodukt. Fachkräftemangel behoben. Wir setzen uns dafür ein. Wir setzen uns dafür ein, Jobs im öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten. Die sind einfach so an den alten Otto-Witz mit den humaneren Arbeitsplätzen mit den bunten Schraubenziehern. Sowas stelle ich mir da vor. Was wir umsetzen, leichter Einstieg in die Beamtenlaufbahn. Ja, das brauchen wir jetzt. Schnelle Beförderung. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und jedes Mal, wenn die Regierung wechselt am Ende. Super. Bessere Chancen für erfahrene Fachkräfte. Genau, die haben doch jetzt auch ganz viele befördert. Leichterer Einstieg für Nichtsgönner, sagt man. Jetzt haben die Leute ja alle keine Chance. Stell dir mal vor, du bist beim Start und du kannst irgendwie was. Da hast du keine Chance. Du bist aufgeschmissen. Du musst dann kommst in irgendwo und verdienst nie ein Geld irgendwie. Beim Start nicht. Ne? Das ist keine Pension, das ist alles grauenhaft beim Start. Und dieses Sweatshop, also da, wenn man sieht, wie die zum Arbeiten gezwungen werden, da stehen die Leute wirklich teilweise mit der Peitsche hinter denen in den Berufs. Korrektiv macht sich gerade ein bisschen beliebt bei der CDU, ist mir aufgefallen diese Woche. Und zwar haben sie hier ausnahmsweise mal Faktenchecks gemacht zugunsten von Herrn Merz. Ich war ganz überrascht. Und der erste von den zwei, die ich euch zeigen möchte, ist: Nein, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kündigte keine Wehrpflicht für Rentner an. Ist das auch geklärt? Haben wir alle gedacht, ne? Obwohl die wahrscheinlich effektiver wären als jetzt die aktuellen 18 bis 20. Ja, das stimmt tatsächlich. Zumindest wenn du die Frührentner nimmst. Also ich glaube, wenn ich die Wahl hält zwischen den 70-jährigen Rentner, der groß geworden ist, und jetzt zwischen dem 18-jährigen Sojasören, ich glaube, ich würde eher den 70-jährigen Rentner nehmen. Ja, keine Ahnung. Gibst du dem Sojasören eine Granate und sagst mal weiter geradeaus? Sojasören, diese Granate ist nicht bio. Du musst sie ganz weit weg von dir werfen. Dann kommt er ja wieder. Was machen wir dann? Es gibt keinerlei Befürchtung. Hat da wieder einer ein KI-Video gemacht? Hat Snickling wieder ein lustiges Video gemacht und jemand hat es ernst genommen? Oder wo kommt das her? Ein TikTok-Video. Steht hier die Behauptung, er habe angekündigt, eine Wehrpflicht für Rentner zu diskutieren. Doch dafür gibt es keinerlei Belege. Ein Sprecher dementiert. Na, das muss man hier Fakten checken, weil das haben ja alle geglaubt, ne? Behauptung, Friedrich Merz habe angekündigt, eine Wehrpflicht für Rentner zu diskutieren. Aufgestellt von Doppelpunkt viraler TikTok-Beitrag. Ja, wir erzählen lieber nicht, aus welchem politischen Lager der kam. Bewertung falsch. Falsch, es gibt keine Hinweise, dass sich Friedrich Merz so geäußert hat. Laut einem CDU-Pressesprecher hat Merz nichts dergleichen gefordert. Demnach wolle Merz auch, dass die Rentner während dieses Wehrdienstes in die Rentenkasse einzahlen. Ja, das war ganz sicher keine Satire. Nee. Unglaublich. Manche kommentierten dazu, jetzt erst recht die AfD wählen, ja. Aber ich meine, jetzt erst recht weist darauf hin, dass die Leute nicht von dieser Falschbehauptung radikalisiert worden sind. Aber, nun ja. Ja gut, vielleicht erklärt das auch, warum man diesen Faktencheck brauchte. Ja, und der zweite Faktencheck hat mich auch überrascht, nämlich Friedrich Merz war für Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Wegen einer Klausel stimmte er jedoch gegen den Gesetzentwurf. Und das hatte ich ja schon ein paar Mal hier thematisiert, diese Geschichte. Das war ja so, dass es quasi, also diese Erzählung, wonach das alles komplett legal und prima war und alle gesagt haben, hier High Five, alles prima, ist halt vollkommener Quatsch. Und im Endeffekt, ja, hat man halt nur damals gesagt, dass Vergewaltigung halt was mit einem Fremden ist und halt eben nicht mit dem eigenen Ehepartner. Und das hat man dann irgendwann anders gesehen und wollte das ändern. Und lustigerweise ist dieser Entwurf, dem er hier zugestimmt hatte, bevor er dann gegen den anderen dagegen gestimmt hat, ist ein Entwurf, wo die Grünen und so auch dagegen gestimmt haben. Also theoretisch könnte man genauso gut denen auch vorwerfen, dagegen gewesen zu sein. Und das, worum es geht, ist diese sogenannte Widerspruchsregelung, dass man also gesagt hat, weil normalerweise ist das halt ein Vergehen, wo jetzt einfach von Amts wegen ermittelt wird. Und die wollten das quasi so haben, dass wenn die Frauen sagen, nee, möchte ich nicht, dass da Ermittlungen aufgenommen werden, dass das dann halt nicht passiert. Und irgendwie ist Herr Merz der Meinung, dass wenn es diese Widerspruchsregelung nicht gibt, dass dann es da irgendwelche Falschanschuldigungen geben würde, wobei sich das für mich logisch überhaupt gar nicht erschließt, weil das kannst du ja genauso gut dann eigentlich auch haben. Also ich weiß nicht, inwieweit das dagegen wirken soll, aber er muss es ja wissen. Aber auf jeden Fall, daran regt sich halt auf. Also die Grünen haben gesagt, nee, wir wollen diese Widerspruchsregelung nicht, und dann haben sie das quasi verabschiedet und dann aber doch nicht in Kraft treten lassen. Das ist auch geil. Haben es quasi nochmal abgestimmt, das wusste ich auch noch nicht. Aber dann halt ohne diese Widerspruchsregelung, und da hat er dann dagegen gestimmt. Und jetzt können sie ihm halt sagen, er wäre dagegen gewesen. Und ihm das aufs Brot schmieren. Obwohl man halt genauso gut auch sagen könnte, dass die Grünen und alle dagegen gewesen sind. Mit genau der gleichen Spitzfindigkeit. Also es ist wieder so typisch feministische Themen. Es stimmt halt immer nur die Hälfte, bis ein Viertel von dem, was da irgendwie behauptet wird. Und die Ungerechtigkeit, die sich da angeblich hinter verbirgt, ist immer komplett abwesend. Aber ja. Aber ich finde es ja schon bemerkenswert, dass sie hier wenigstens darauf hinweisen, weil das ist ja schon eine Sache, eigentlich ein easy win für die progressive Ebene, wo sie sich immer schon mit abheben können und irgendwie behaupten können, dass ja so feministische Parteien wie die Sozialisten in Rot und Grün da ganz was anderes sind als die bösen Konservativen, die alle nur wollen, dass die Frauen gehauen und sonst was werden. Und in der Küche angekettet. Ja, und insofern ist das ja schon bemerkenswert, dass Korrektiv sich wenigstens dazu herablässt, das auch mal klarzustellen hier. Und wie gesagt, auch noch weitere Informationen beizusteuern, die mir auch noch nicht bewusst war, obwohl ich mich mit diesem Thema schon eine ganze Weile eigentlich beschäftigt habe, aber das wusste ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht ist diese Linksflucht, die wir haben, vielleicht fängt die auch schon bei solchen Leuten langsam an. Also dass so Leute zumindest anfangen, drüber nachzudenken, dass vielleicht nicht alles richtig ist, was links so tut. Ja, das glaube ich eher weniger. Ich vermute eigentlich eher dahinter, dass sie so ein bisschen Angst haben, dass man ihnen ihre Fördermittel streicht oder so, wenn sie jetzt nicht den neuen Machthaber auch ein bisschen schützen. Weil es ist ja relativ wahrscheinlich, dass Merz der nächste Bundeskanzler wird. Und wenn du dann halt in dieser Abteilung hier wirklich nur irgendwie die einseitigen Faktenchecks hast, dann kannst du halt davon ausgehen, dass irgend so ein Staatssekretär oder so ihm da mal ein Papier fertig machen wird, wo er sagt, hier, die haben sonst so viele Faktenchecks gemacht, kein einziger davon war in deinem Interesse. Und das ist dann alles okay, dann streichen wir die Scheiße halt weg. Und so können sie dann halt wenigstens sagen, ja, wir kümmern uns ja um alles, wir sind ja nur Faktenchecker, ganz neutral, ja, Gemeinwohl und so. Also das vermute ich mal eher, dass dieses Kalkül dahinter steckt. Da gibt es Sinn. Ja, wir hatten ja am Donnerstag unseren kleinen Sonderstream zum Thema diese Debatte wegen dem 188-Paragraphen und Beleidigung von Politikern. Und hier gibt es einen Basisantrag von einigen CDU-Mitgliedern, die auch eine extra Webseite dafür gemacht haben, um den zu bewerben, die da heißt wann-schwachkopf-legal.de. Und ja, wie man hier sieht, das war, wann habe ich das archiviert? Ich glaube gestern waren es nur 146 von 500 nötigen Unterstützern, 10 Tage verbleibend. Ups. Also sieht nicht so gut aus. Und ja, steht halt drin, die CDU Deutschland setzt sich für eine zeitnahe Entkriminalisierung von Beleidigungen ein. Eine zivilrechtliche Verfolgung soll möglich bleiben. Üble Nachrede und Verleumdung sollen weiterhin strafbar bleiben. Wir wollen Paragraph 188 StGB wieder auf üble Nachrede und Verleumdung beschränken. Uns als absolutes Antragsdelikt ausgestalten. Durchaus sinnvoll, aber wir haben ja am Donnerstag schon gehört, was die CDU-Abgeordneten im Bundestag dazu gesagt haben, nämlich richt euch nicht so auf, ist doch alles sinnvoll, weiter Lübcke, bla bla. Natürlich. Die CDU sieht Bürger als freie und selbstbestimmte Menschen. Naja, ihr vielleicht, die diesen Antrag hier geschrieben haben, aber so generell würde ich das eher in Zweifel ziehen. Denen Verantwortung zugemutet werden kann und muss. Im neuen Grundsatzprogramm machen wir das direkt im Titel deutlich. In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen. Er hat man nicht verstanden, dass es Politiker-Blabla ist und nicht ernst gemeint ist. Wir sind überzeugt, dass nicht die Aufgabe des Staates ist, den Menschen mit allen Mitteln ein Leben von jeglichen selbst geringfügigen Unannehmlichkeiten zu bewahren. Ja, seit wann? Also, wisst ihr, in welcher Partei ihr seid? Ich habe da eher ein anderes Gefühl. Wir trauen dem Bürger zu, dass er nicht vom Staat vor bösen Worten anderer Bürger beschützt werden muss. Ja, ihr Mitglieder, die diesen Antrag geschrieben habt, aber ja, die Unterstützung ist ja nicht, fallen ja nicht gerade über ihre eigenen Füße dabei, diesen Antrag hier zu unterstützen. Kurze Frage, hat einer von euch schon eine Anklage gehabt wegen Paragraph 188? 188? Nee. Also, Politikerbeleidigung? Ich hatte einen. Okay. Ich hatte einen satirischen Tweet gemacht und dann kam ich erst eine Vorladung, bin ich natürlich nicht gegangen, meinen Anwalt hingeschickt und dann, die wollten mir wirklich 80 Tagessätze aufbrummen und der Richter war auch ein Grüner, der einen Klimakleber zum Beispiel freigesprochen hat und zum Glück war mein Anwalt sehr gut und hat einen Trick, ein Schlupfloch gefunden, wie er mich rausholen konnte. Dass ich noch nicht verrate, weil das könnte vielleicht in Zukunft dem einen oder anderen noch den Arsch retten. Also es war halt so eine Massenabfertigung. Okay. Das war erst dein Patreon abonnieren oder wie und das, und das, ja, das erfahren. Nein, aber das wird noch unter der Hand rumgereicht werden. Okay. Nein, wenn ja, ich das genau also sage, beachtet die Ganesha-Aufkleber an den toten Briefkästen eures Vaters. Ha, ha, ha. Nein, ich denke, es wird noch unter den Zähnen anmelden. Also wenn ihr euch Anwälte holt, nehmt irgendwelche AfD-Anwälte, die werden es dann schon wissen. Okay, Szenenanwälte. Ich bin aber nicht Szenenanwälte, sondern Leute, die euch die AfD empfiehlt oder so, weil normale Rechtsanwälte, die wissen gar nicht, dass aktuell eine Hexenjagd herrscht. Für die gehen immer noch davon aus, dass es keine politischen Prozesse sind, sondern dass es ganz normale Prozesse sind. Okay, lassen wir es mal so stehen. Ja gut, aber da könnte schon was dran sein, dass jemand, der halt in dem Umfeld der AfD ist, dass der eher ein Auge drauf hat, was in dem Bereich passiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Nee, das ist so. Ich meine, ihr habt doch mitbekommen, Habeck hat über 800 Anklagen gestellt und so. Hm. Und ich habe jetzt von einigen mitbekommen, da wurden wirklich Leute wegen Unsinn angezeigt. Und es gibt ja schon einige Leute, die auch, sage ich mal, eher auf der konservativen Seite stehen, wie ein Steinhöfel oder so. Ja? Oder der Heinz. Gibt ja schon Anlaufstellen, wo man genau gucken kann. Ja, im November 2023 dachte erstmals seit der Wiedervereinigung Deutschlands eine Mehrheit der Deutschen, dass man seine politische Meinung nicht frei äußern könnte und besser vorsichtig sein müsse. Ja, oder wie Marco Buschmann, unser Ex-Justizminister, sagt, die Zahlen sind leicht gestiegen, wir sind auf dem richtigen Weg. Lol. Anhänger der Grünen waren die einzige Gruppe, in der diese Ansicht nicht vorherrschend war. 93% der von Ampel-Bundesministern erstatteten Strafanzeigen kamen von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Das ist lustig, weil das war in der DDR ja genauso, dass die Leute, die zu der einen Partei gehört haben, gesagt haben, warum ist doch alles super hier? Das ist ja verrückt, diese Dualität. Man könnte Muster erkennen. Die wenigsten Bürger sind Juristen. Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen beschränken sich viele in ihren Äußerungen, selbst wenn diese zulässig wären. Die oben erwähnte Statistik belegt dies. Die Mehrheit denkt, man müsse besser vorsichtig sein, wenn man eine politische Meinung äußere. Dies ist einer lebendigen Demokratie unwürdig und fördert Politikverdrossenheit eher, anstatt diese zu verhindern. 100 Unterschriften von 500 Benötigten. Im November 2024 wurden mehrere Fälle bekannt, in denen bei Bürgern Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, weil sie Politiker in den sozialen Medien vermeintlich beleidigt haben sollen. Und vergessen ist auch der Skandal um den Hamburger Innensenator Andi Grote in Klammern SPD, im Zuge dessen rechtswidrige Hausdurchsuchungen angeordnet wurden. Exemplarisch hierfür ist die sogenannte Schwachkopf-Affäre, die den größten medialen Aufschrei verursachte. Robert Habeck zeigte einen Bürger an, weil dieser eine humoristische Bildmontage in den sozialen Medien verbreitete, die ihn als Schwachkopf bezeichnete. Die Äußerung wurde über eine Meldestelle gemeldet, der Minister stellt Strafantrag und es kam zur Hausdurchsuchung. Viele weitere Fälle dieser Art werden bekannt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Bürger, die Beleidigungen anzeigen, meist auf dem Weg der Privatklage verwiesen werden, während die Staatsanwaltschaft bei Politikern ein öffentliches Interesse feststellen und die Ermittlungen übernehmen kann. Die persönliche Ehre eines Politikers darf nicht höher gewichtet sein als die aller anderen Bürger. Unverständlich ist auch, dass für ehrenamtlich Engagierte außerhalb politischer Ämter, zum Beispiel in gemeinnützigen Vereinen oder Blaulichtorganisationen, deren Arbeit für unser Zusammenleben und unsere Kultur wichtig ist, kein öffentliches Interesse bestehen kann. Ja gut, da arbeiten sie ja dran. Das haben die Leute ja schon ein paar Mal gesagt, dass das ja am besten für irgendwelche feministischen, queeren Zentren und so doch am besten auch so sein sollte. Als CDU setzen wir uns für die Interessen der Bürger ein, nicht speziell für die von Politikern. Ja, ganz bestimmt. 100 Unterschriften von 500 Benötigten. Als Person des politischen Lebens müssen diese eine höhere Toleranzschwelle gegenüber Kritik und auch scharfen Worten aufweisen und eben keine niedrige Toleranzschwelle. Der Bürger als Souverän in unserem Staat hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, besonders wenn es um Kritik an Politikern geht. Aber die Worte führen noch zu Taten, Leute. Habt ihr das dann noch nicht gehört, das Mantra? Im Gegensatz zu vielen Berufspolitikern, die durch unzählige Rhetorikseminare eine weichgespülte Sprache nutzen, ja, das ist so untertrieben, sprechen und schreiben Bürger alltagsnah und direkter. Gerade in emotional aufgeladenen Momenten, etwa bei Sorgen um Wohlstand, Freiheit oder Sicherheit, müssen ihm von Seiten des Staates unbedachte Äußerungen nachgesehen werden, ohne dass er Angst vor Hausdurchsuchungen oder dem Verlust seines sozialen Ansehens haben muss. Dem Geschädigten steht hier noch immer ein zivilrechtliches Vorgehen, beispielsweise bezogen auf Unterlassung oder Schmerzensgeld, offen. Ja, da könnte man auch mal drüber nachdenken. Aber naja. Neben der gesellschaftlich-demokratischen Dimension besteht eine Auswirkung auf unsere Justiz, die jährlich mit mehr als 200.000 Anzeigen wegen solcher Nichtigkeiten beschäftigt ist. Ja, da Wahnsinn. Kommt ja noch mit dazu, dass sie auch noch von Amts wegen ermitteln in diesem Fall. Also mit anderen Worten, die sind ja sowieso damit beschäftigt, wenn es sowas gibt. Aber gut, die dafür verschwendeten Ressourcen ließen sich besser nutzen, als Bürger zu verfolgen, die ihre Meinung kundtun und sich am politischen Geschehen beteiligen wollen. Diese frei werdenden Mittel werden besser eingesetzt, wenn man damit die Fälle bearbeitet, die Bürger erst dazu bringen, Sorgen zu haben. Ja. So ist das wohl. Aber ja, bitte den Antrag teilen. Einmal den Antrag teilen, alle. Wie gesagt, das ist hier wann-schwachkopf-legal.de. Ja, aber da können nur CDU-Mitglieder können da nur abstimmen, ja. Schreiben, oder? Ja. Aber wenn man es verteilt, dann sorgt man vielleicht dafür, dass weiß nicht, ob wir da so viele bei uns mehr Leute mitbekommen. Also ich habe vielleicht, also ich habe ein paar CDU-Mitglieder, aber könnt ihr mir den Link geben, dann würde ich ihn mal teilen. wann-schwachkopf-legal.de. Okay. Wann machen die ihren Bundesparteitag? Was ist das? Vielleicht zufällig. 10 Tage Verbleib. Ach nee. Das ist ja so. Nicht. Nee, das wird ja nur der Antrag sein. Ja. Egal, wir haben schon mitkriegen. Ah, okay, dann muss ich meine Tastatur weg. Also das ist 2025. Am 13. und 14. Juni und wie ihr meiner Sprache schon entnehmen könnt, in Köln. Also ist noch ein bisschen Zeit, aber anscheinend ist die Frist für Anträge demnächst vorbei. Oh je. 9 Tage verbleibend. Unsere Haltung zur Linkspartei und AfD. Da müsste man jetzt so einen Typen, weißt du, auf so einem Fahrrad, wie in so einer Komödie, der so ein bisschen die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat. Genau, eindeutig. Die Hauptstraße hinunterfährt. Ja, genau, ich habe das hier nochmal wieder gebracht, weil jetzt steht ja die Brombeer-Koalition in Thüringen und unter Duldung der Linkspartei, die dann bei allem jetzt immer mitstimmen muss. Und deswegen dachte ich, wir lesen hier nochmal rein in das CDU-Papier unsere Haltung zu Linkspartei und AfD. Damit ihr mal die richtigen Werte hier präsentiert bekommt. Ihr Wertelosen. Ja, und so einer aufrichtigen Partei, die anständig ist und so. Die Position der CDU Deutschland zur Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei. Im Zuge der Entwicklungen rund um die Landtagswahl in Thüringen und die Wahl eines mittlerweile zurückgezogenen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Klammern FDP. Ist eine Diskussion über das Verhältnis von CDU zu AfD und Linkspartei aufgekommen. Wie sieht die Beschlusslage der CDU Deutschlands aus? Die CDU Deutschlands hat hierzu eine klare Beschlusslage. Keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, keine Zusammenarbeit mit der Alternativen für Deutschland. So haben wir es auf dem 31. Parteitag der CDU Deutschlands am 8. Dezember 2018 in Hamburg beschlossen. Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Das muss aber jetzt eigentlich in der Vergangenheitsform geschrieben werden, oder? Alles. Nach der Ermordung unseres Parteifreundes Walter Lübcke? Ja, der hält für alles hier seinen Kopf hin. Haben Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands diesen Beschluss am 24. Juni 2019 bekräftigt und in diesem Zusammenhang die Unvereinbarkeit von CDU und AfD klar unterstrichen. Moment mal, indem ihr mit der Linken zusammenarbeitet, arbeitet ihr mit der gleichen Organisation zusammen, die Mörder eurer Parteifreunde Schleier wählen lässt, ist das dann schon Zusammenarbeit? Irgendwie vor dem Zugriff der Justiz geschützt haben, jahrzehntelang. Irgendwie stimmt was mit eurem politischen Kompass im Kopf nicht mehr. Ganz minimal nur. Jeder, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD plädiert, muss wissen, dass er sich in einer Partei annähert, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren Reihen bewusst duldet. Man muss wissen, dass es sich einer Partei annähert, die ein ideologisches Umfeld unterstützt, aus dem der mutmaßliche Täter von Walter Lübcke gekommen ist. Müssen wir wissen, ne? Mutmaßlich. Deshalb bekräftigen wir uns auch am Andenken an unseren ermordeten Parteifreund den Parteitagsbeschluss von Hamburg. Die CDU lehnt die Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit AfD ab. Die CDU wird alle zur Verfügung stehende Möglichkeit nutzen, diesen Beschluss durchzusetzen. Für Präsidium, Parteivorstand und die übergroße Mehrheit unserer 400.000 Mitglieder steht unverrückbar fest, eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD wäre nicht nur ein Angriff auf unsere Identität und ein Verrat an unseren christdemokratischen Werten, sie würde auch unser wichtigstes Gut beschädigen, unsere Verlässlichkeit und unsere Glaubwürdigkeit. Ja, ja. Ist alles egal. Und genau das ist nach der Wahl von Thomas Kemmerich in Klammern FDP zum Thüringer Ministerpräsidenten am 5. Februar 2020 mit Stimmen der AfD und Stimmen der CDU-Fraktion Thüringen passiert. Der Vorgang hat nicht nur der gesamten CDU Deutschland schwer geschadet, sondern dem Ansehen von Politik, Parteien und Demokratie insgesamt. Ja, hat dem Ansehen geschadet, aber nicht so, wie ihr denkt. Deswegen hat das Präsidium der CDU Deutschlands in einer Sondersitzung am 7. Februar 2020 die Haltung der Partei noch einmal bekräftigt. Für die CDU Deutschlands gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch in indirekter Form. Wir als CDU übernehmen gerne Verantwortung in den Kommunen, in den Ländern und im Bund, aber wir betreiben Politik auf Basis von Werten und Überzeugungen. Ganz bestimmt. Und diese schließen aus unterschiedlichen Gründen die Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei aus. Daher kann es passieren, dass wir für Regierungsbildung nicht zur Verfügung stehen. Kann passieren, ne? Aber kann auch passieren, dass es uns egal ist. Gleichzeitig wissen wir aber, gewisse Berührungspunkte lassen sich im parlamentarischen Alltag nicht vermeiden. Denn beide Parteien wurden gewählt, sie sind demokratisch legitimiert und ihre aus dem Wiederwählen erwachsenen Rechte sind selbstverständlich zu respektieren. Selbstverständlich. So haben auch die Abgeordneten der AfD oder der Linken das Recht, frei zu wählen und abzustimmen. Ein Beispiel ist hier die Abstimmung im Bundestag über die Organspende. Dabei wurde frei von sogenannter Fraktionsdisziplin und unabhängig von Koalition und Opposition abgestimmt. Hier haben Abgeordnete durch alle Fraktionen hindurch unterschiedlich abgestimmt. Somit hat es auch die Mehrheit verschiedenen Gesetzentwurf Stimmen von AfD und Linke bekommen. Dennoch bleibt richtig. Eine demokratische Wahl macht einen noch lange nicht zum Demokraten. Lol. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, Moral und Werte und so. Also bis auf den letzten Satz war es eigentlich relativ vernünftig. Darum grenzt sich die CDU Deutschlands von Linkspartei und Alternative für Deutschland ab. Es geht um Grundsätzliches. Darum geht's. Die CDU wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Sammelbewegung von Christen und Nichtchristen, KZ-Überlebenden und Gewerkschaftlern gegründet. Die Erfahrung mit den katastrophalen faschistischen und kommunistischen Gewaltherrschaften einte die Gründungsväter und Mütter unserer Partei in der Überzeugung, dass ein wehrhaft demokratischer Staat nur frei von Ideologien entstehen kann. Okay. So heißt es im Berliner Gründungsaufruf. Aus dem Chaos von Schuld und Schande, in das uns die Vergottung eines verbrecherischen Abenteuers gestürzt hast, kann eine Ordnung in demokratischer Freiheit nur entstehen, wenn wir uns auf die kulturgestaltenden sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums besinnen. Ja, haben wir über Bord geworfen für Diversität. Wir geloben, alles bis zum Letzten auszutilgen, was dieses ungeheure Blutsopfer, Anmerkung gemeint ist der Zweite Weltkrieg, und dieses namenlose Elend verschuldet hat, und nichts zu unterlassen, was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt. Ja, außer natürlich irgendwelche Leute abzuschieben, die hier No-Go-Areas für Juden in der Hauptstadt irgendwie errichten. Beste Leute. Mit dem Bekenntnis zu einer Politik auf Basis des christlichen Menschenbildes und ab 1949 zur sozialen Marktwirtschaft sowie dem Aufbau der stalinistischen Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR war gleichzeitig schnell klar, die Werte der CDU stehen im fundamentalen Gegensatz zu den Werten des Sozialismus. Das war klar, ja. Hier ist die Vergangenheitsform damals, aber da. Damals ja. War das so, ja, wirklich. Ja, die Vergangenheitsform. Die Haltung gipfelte in dem berühmten Satz von Konrad Adenauer. Wenn wir die Wahl haben zwischen Freiheit und Sozialismus, wissen wir, was wir wählen. Wir wählen die Freiheit. Ja, der alte weiße Mann. Der Wingu hat angemerkt im Chat, dass der Typ, der den Lübcke umgebracht hat, kein AfD-Mensch war, sondern ein harter Rechter, ein NPD-Anhänger. Und jetzt habe ich mir mal den Artikel dazu aufgerufen auf Wikipedia. Und ja, der Typ hat eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit der AfD, außer dass irgendwen, den er kannte, mal auf einem AfD-Wahlzettel stand. Und ansonsten war der seit, der hat schon 1993 ausländerfeindliche Straftaten verübt, ab 1995 organisiert mit anderen Nazis. Die AfD hat ihn radikalisiert. Ja, das wussten wir ja auch damals schon. Er hat Rohrbomben gebaut. Das war ja auch schon bekannt. Die hatten den ja auch schon mal im Blick, aber haben den halt wieder aus dem Blick verloren, weil sie gedacht haben, dass der halt nicht mehr aktiv ist. Also mir war das nicht mehr so präsent. Und wenn du jetzt hier halt gerade wieder diese Schuldzuweisung in dem Ding liest, könntest du gerade wieder ins Essen kotzen. Ja. An diesen Grundüberzeugungen hat sich bis heute nichts geändert. Gar nichts. Ja. Nein. Die CDU Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Auf Grundlage des christlichen Menschenbildes und unserer Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Ja, da habt ihr eure Sicherheitslücke. Machen wir Politik für die Mitte der Gesellschaft. Wir verbinden Menschen mit christlich-sozialen, liberalen und wertekonservativen Überzeugungen. Aus dieser Haltung heraus erklärt sich, dass wir uns klar von den politischen Rändern von links und rechts abgrenzen. Ja, habt ihr euch erfolgreich eingeredet. Ja. Ist jetzt die CDU, Linkspartei und AfD gleich? Nein, Ausrufezeichen. Nein. Ja, das ist der erste ehrliche Satz hier. Und das ist nur ein Wort. Wir erkennen die Unterschiede zwischen beiden Parteien und es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum wir mit beiden Parteien nicht zusammenarbeiten wollen. Die eine hat ja nochmal einen Unrechtsstaat auf deutschem Boden errichtet, Leute erschossen, weil die den verlassen haben, Leute gefoltert in Gefängnissen. Ja, es ist praktisch vergleichbar schlimm, was diese Parteien in der Vergangenheit angerichtet haben. Ja, die Antipartei hat zwischen 33 und 45 geherrscht. Sie hieß damals nicht so, aber sie ist ja die gleiche Partei, wie Linke immer wieder sagen. Aber es geht bei beiden Parteien um grundsätzliche Unvereinbarkeiten mit den Werten und Grundsätzen der CDU. Wisst ihr Bescheid? Deshalb kommt für uns eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und AfD nicht in Frage. Ja, warum grenzen wir uns von der AfD ab? Die AfD ist ein Teil des Rechtsextremismus. Das Bundesverfassungsschutz von dem der Kramer doch gesagt. Um drüber hier. In Teilen antidemokratische, geschichtsvergessene, faschistoide und menschenverachtende Partei. Ach, die mit ihren Menschen verachtend. Ja, sowas haben die Parteien nämlich noch nie über sich gegenseitig gesagt. Also das ist nämlich eine neue Art der Sprache, finde ich. Sie schürt Ängste, Neid und Missgunst. Ja, das machen die Linken in keinster Weise. Machen wir überhaupt nicht. Ist auch eh kein Mittel, mit Ängsten rumspielen. Indem man halt Dinge immer weiter verknappt, sodass sie eben nur noch sehr solvente Leute irgendwie. Sie setzt ihre Meinung mit dem wahren Volkswillen gleich. Ja, das macht auch keine andere Partei. Nee, nee. Ich meine, was die Leute während Corona gemacht haben, ist schlimmer, als das, was sie der AfD unterstellen. Und was ist denn mit Wir sind mehr? Ist das nicht das Gleiche? Ja, stimmt. Ja, das ist doch das Hauptding von sämtlichen Sozialisten. Ja, sag ich ja. Dass sie von vornherein der Definition den Volkswillen vertreten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kommt in einem Gutachten zu tatsächlichen Anhaltspunkten für die Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Alternative für Deutschland, ihren Teilorganisationen aus dem Jahr 2019, zu einem klaren Urteil. Es liegen tatsächlich erste Anhaltspunkte vor, ja, ein klares Urteil. Erste Anhaltspunkte. Ja, Flügel. Es ist so ermüdend. So attackiert die AfD die CDU und andere demokratischen Institutionen in Klammern eine sehr kleine Auswahl. Ja, gegen das politische System, die Parteien, die uns regieren. Ich kann auch sagen, das System Merkel, diejenigen, die die Politik Merkels mittragen, das sind auch Leute aus anderen Parteien und leider auch aus den Medien, die möchte ich aus der Verantwortung vertreiben. Damit bist du menschenverachtend und Demokratie zersetzend. Das hat der Herr Gauland gesagt und ich weiß jetzt nicht, also das klingt nicht anders als das, was der Merz sagt. Dabei, er sagt, er will den Scholz beerben. Dabei also vertritt doch die Merkel den wahren Volkswillen, oder nicht? Da kann man nichts dagegen sagen, da ist man verfassungsfeindlich. Ja. Und böse. Facebook-Posting AfD Salzgitter. Oh, das hört sich sehr tragend an. Wir lieben nicht die Verfassung, was? Wir lieben unser Volk, aber wir wissen, dass die Verfassung richtig und nützlich ist und wir stehen für sie ein. Hä? Und es wird denen als negativ ausgelegt, wie behindert ist die CDU eigentlich? Das ist ein Kleid, das man verändern kann. Identität, nationales Kultur kann man nicht verändern. Sie ist uns angeboren, sie ist etwas, was wir alle zum Leben brauchen. Oh Gott. Die AfD ist eine destruktive Partei. Alter, sie ist aus Protest gegründet worden. Habt ihr nicht drei Präambeln weiter oben noch gesagt, dass sie eure Partei aus Protest gegen den Zweiten Weltkrieg und das Hitler-Regime gegründet hat? Ja, deswegen ist die CDU auch destruktiv. Durch ihr antibürgerliches Verhalten versucht sie, den demokratischen Diskurs zu schaden. Ihr redet nicht über die Grünen schon wieder, ne? Und ja, die AfD hat zudem verantwortlich in ihren Reihen, die den Nationalsozialismus und den Holocaust verharmlosen. Wie gesagt, ich mag Höcke auch nicht. Ich mag auch, finde auch, der ist mir manchmal mit seinen Formulierungen zu nah an Dingen dran, die ich überhaupt nicht sehen will. Also, ja. Ich persönlich glaube aber, dass Höcke weitestgehend ein Produkt der Medien ist. Also wenn man sich seine Reden im Ganzen anhört, die sind jetzt immer noch nicht, ich sage jetzt mal gut, was ich befürworte, aber so dieses Bild, was halt die Medien von ihm bauen, finde ich halt weitestgehend konstruiert. Habt ihr mal Reden von ihm angehört? Nee, ja. Ich habe momentan den Eindruck, dass er nicht viel, dass er nicht viel zu sagen hat, dass er gar nicht die Richtung nicht vorgibt. Ne? Nee, aktuell nicht. Aber ich meine, seine Reden zum Beispiel mit dem Auschwitzen und so, es war einfach im Sachzusammenhang. Und ich glaube, ein bisschen was auch. Ja, ich glaube, der spielt da aber schon damit, dass sich die Leute darüber aufregen und dass er sich da hinstellen kann und sagen kann, so von wegen, ja, hier, guck mal, die wollen ja nur, dass wir nicht alles für Deutschland machen können und so weiter und so fort. Also ich denke, dass er halt aber immer ein bisschen Troll ist, dass er das irre witzig findet. Nicht nur dass zu Hause so sitzt die. Ja, aber das finde ich schon auch ein bisschen geschmacklos teilweise. Ja, natürlich, aber halt trotzdem ist dieses Bild, was man halt aus den Medien von ihm hat, halt auch teilweise einfach konstruiert durch die Medien. Teilweise durch seine eigene Schuld, aber auch halt durch viel Böswilligkeit. Und ich denke halt, angenommen, die AfD schießt Höcke ab. Ja, die tun sich halt keinen Gefallen damit und das ist ja auch schon lange ein Problem. Du kannst halt in den Medien sowieso nichts glauben, was mit der AfD zu tun hat, weil sie ja halt diesen Einschlag haben und das wollen sie einfach nicht einsehen, dass ihre tolle Haltung, wo sie so stolz drauf sind, halt eben gerade dafür sorgt, dass den Leuten scheißegal ist. Dass sie sowieso nichts mehr glauben. Und wenn der jetzt morgen um die Ecke kommen würde und sagen würde, ich errichte irgendwie das Dritte Reich, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute, wenn das hinterher in der Zeitung steht, trotzdem denken, dass es übertrieben ist oder so, weil man das ja schon so kennt. A, das, aber B, denke ich halt auch tatsächlich, angenommen, die AfD würde Höcke rauswerfen, dann bauen die Medien sich halt einen neuen Höcke auf. Das weiß ich nicht so genau, aber kann schon sein. Vermutet, ja. Wir wissen jetzt gerade nicht wen, aber kann schon passieren, kann ich mir auch vorstellen. Also die suchen halt jemand anderes, den sie halt dahin framen. Also ich bin mal bei Höcke nicht sicher. Andererseits bringt er Stimmen im Osten, aber andererseits schreckt er auch ab. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende ein Nullsummenspiel ist für die AfD. Aber ich denke nicht, dass er so eins der großen Bremsklötze ist, aber auch nicht, wie seine Anhänger tun, dass er der Heißbringer ist, sondern dass er einfach eine Seite abschreckt, aber auf der anderen Seite auch gewinnt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der Leute gewinnt. Weil ich glaube nicht, dass es vernünftige Leute sind, die durch den gewonnen werden. Aber na gut. Also Wähler halt vor allem. Und ich meine, was die Wähler halt jetzt denken, ist ja erstmal in zweiter Linie wichtig. Darum grenzen wir uns von der Linkspartei ab. Jetzt wird es nochmal interessant. Als Christdemokraten machen wir Politik auf Grundlage des christlichen Menschenbildes. Daraus folgt, dass wir uns zu einer unantastbaren Würde bekennen. Hm. Lol. Okay. Aus der Würde des Menschen erwächst sein Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und zugleich die Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Ja, und die Linken sind doch der Meinung, dass sie doch... Die Würde des Menschen ist unantastbar und deswegen brauchen wir Grundeinkommen und deswegen müssen wir Besitz abschaffen und diese ganzen Dinge. Wir wissen, jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt. Darum sind auch der Planungs- und Gestaltungsfähigkeit der Politik Grenzen gesetzt. Diese Einsicht bewahrt uns vor ideologischen Heilslehren und einem totalitären Politikverständnis. Habt ihr euch mal bei Corona in den Spiegel geguckt? Die Linke hingegen knüpft an sozialistische und kommunistische Gleichheitstheorien an. Für die Union steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Die Linke hingegen schaut auf das Kollektiv statt auf das Individuum. Ja, und deswegen, wenn ihr jetzt wieder an die Macht kommt, brauchen wir hier Gesellschaftsjahre und diesen ganzen Bullshit. Und Wehrpflicht für junge Menschen, Männer und so lauter Schatz. Ja, und Union setzt auf Eigenverantwortung und Gerechtigkeit. Die Linke steht für Gleichheit und Bevormundung. Die Linke steht außerdem für eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Ja gut, das stimmt. Die soziale Marktwirtschaft und der von den Linken angestrebte demokratische Sozialismus stehen sich unmittelbar unvereinbar gegenüber. Ja, erinnert euch mal dran, ein bisschen öfter. Die Linke will den Systemwechsel und solidarisiert sich dabei auch immer wieder mit linksextremen und autonomen Gruppen, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ja, aber mit Bodo Ramelow geht das alles wieder, weil der ist ja in der Kirche, ne? Deswegen ist er auch einer von den Guten. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik steht die Linke unseren Grundüberzeugungen diametral entgegen. Ihre Forderung nach Austritt aus der NATO und der Ablehnung von UN-mandatierten Einsätzen unserer Streitkräfte sind in einer Welt wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen verantwortungslos und würden zur Isolation Deutschlands in der Welt führen. Na gut, das haben sie in Thüringen nicht zu entscheiden, auch wenn sie es wollen. Die SED-Vergangenheit der Linkspartei steht einer Zusammenarbeit im Weg. Ja, da könnt ihr jetzt eine Vergangenheitsform einfügen. Ja. Die Linkspartei ist Rechtsnachfolge der SED. Die SED war verantwortlich für die totalitäre Diktatur in der DDR mit Unterdrückung, Planwirtschaft und dem Schießbefehl an der Berliner Mauer. Politische Gegner und Andersdenkende wurden in der DDR nicht nur bespitzelt und verfolgt, sondern auch ermordet. Hunderte CDU-Mitglieder wurden nach 1947 zur Flucht gezwungen oder inhaftiert. Und manch einer bezahlte sein Einstehen für die Christdemokratie mit dem Leben. Und das nur wenige Jahre, nachdem Christdemokraten in Gefängnissen und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten inhaftiert, gefoltert und ermordet worden waren, erinnert sich hier Franz Schleusener. Nach dem Krieg wehrte er sich als Landtagsabgeordneter in Brandenburg und CDU-Fraktionsvorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam gegen die brutale Willkür der SED. Im Zuge der politischen Säuberungen in den Blockparteien wurde er am 29. März 1950 verhaftet. 4 Tage später starb er nach schweren Misshandlungen zusammen mit Franz Schleusener. Wurde auch der erste frei gewählte Potsdamer Bürgermeister nach dem Krieg und CDU-Politiker Erwin Köhler sowie seine Ehefrau Charlotte verhaftet. Nach langer Folter wurden sie 1951 in Moskau ermordet. Ja, das ist aber nicht Walter Lübcke hier, ne? Deswegen ist es ja egal. Weil Walter Lübcke, AfD, Walter Lübcke, ne? Das ist ja relevant. Wie kann man angesichts dieser Schicksale von der CDU verlangen, dass wir mit der SED-Nachfolgepartei zusammenarbeiten? Die sich von diesem Unrecht mehr schlecht als recht distanziert, ja. Weil Walter Lübcke, dachte ich. Die Linkspartei ist in Teilen linksextremistisch. Bis heute gibt es im Verfassungsschutzbericht ein eigenes Kapitel extremistische Strukturen der Partei Die Linke. Ja, bla bla. Neomarxistische Positionen, ja, das könnt ihr über die Grünen auch sagen. Oh ja. Diese totalitäre über die grüne Jugend. Auch Bodo Ramelow wurde jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet, wegen seiner Kontakte zur deutschen kommunistischen Partei, in Klammern DKP. Ja. Er klagte gegen diese Beobachtung. In dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW hieß es, liegen aktuell tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen der Parteien PDS, Linkspartei PDS und Die Linke gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor. Das Bundesverwaltungsgericht gab dem Urteil statt, das Bundesverfassungsgericht verbot dann aber 2013 die Beobachtung Ramelows. Ja, aber jetzt kann man ja den mitstimmen lassen, geht ja. Die Linkspartei stellt sich explizit gegen die soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts- und Geschäftsmodell. Im Grundsatzprogramm heißt es dazu, wir wollen dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegenwehr wird. Wir kämpfen für einen Systemwechsel. Die Linke kämpft mit dem großen transformatorischen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung für den demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Ja, kannst auch die Grünen einsetzen. Dieser Prozess wird von vielen kleinen und großen Reformschritten, von Brüchen und Umwälzungen mit revolutionärer Tiefe gekennzeichnet sein. Mit der Mobilisierung von gesellschaftlichem Widerstand und dem Einsatz für eine grundlegende Umgestaltung machen wir uns auf den Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft. Auch im Bundeswahlprogramm 2017 heißt es, wir wollen einen neuen Sozialismus, einen demokratischen, ökologischen, feministischen und lustvollen Sozialismus. Ja, höre ich da den alten Onkel Marcuse. Und die aktuelle Thüringer Landesvorsitzende Susanne Helling-Welso sagte dazu, wir sind demokratische Sozialistinnen, daran haben wir keinen Zweifel und auch wir befinden uns gegenüber diesem System in Opposition. Ja, und deswegen haben ja auch die CDU-Leute in Thüringen für den Kemmerich gestimmt. Und das ist dann aber auch wieder falsch, weil diese Frau Welso, die muss in Wahrheit da die Macht bekommen. Also, soweit hatte ich noch gar nicht gelesen, als ich das mit reingenommen habe. Es ist ja ist recht zwiegespalten. Haben das zwei unterschiedliche Menschen geschrieben, diesen Text hier, oder wie? Weil die fingen ja an mit Thomas Kemmerich in Klammern FDP. Und jetzt sind wir ja angekommen bei der Ramelow und die Henning-Welso. Aber die mussten dann trotzdem die Macht kriegen. In Thüringen unbedingt. Also. Darüber hinaus solidarisiert sich die Linkspartei bis heute mit sozialistischen Diktaturen wie Venezuela oder Kuba. Fidel Castro unterstützte sie ebenso wie die venezolanischen Diktatoren Hugo Chavez und Nicolas Maduro. Ideologische Antriebsfeder neben der sozialistischen Bruderschaft ist dabei klarer Anti-Amerikanismus. Ja. Was bedeuten unsere Grundhaltung für die Situation in Thüringen? Für uns steht unumstößlich fest, die CDU Deutschlands darf niemals weder direkt noch indirekt dazu beitragen, dass Nazis wie Björn Höcke und andere in der AfD Einfluss auf Regierungsämter und Regierungshandeln haben. Insofern war es richtig und notwendig, dass Thomas Kemmerich am 8. Februar seinen Rücktritt vom Amt des thüringischen Ministerpräsidenten erklärt hat. Nach dem Rücktritt von Herrn Kemmerich fordert unter anderem die Linkspartei in Person von Bruno Ramelow und der thüringische Vorsitzende Susanne Henning-Welso, dass die CDU Thüringen bei einer erneuten Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten für ihren Kandidaten Bodo Ramelow zu stimmen. Eine Wahl von Bodo Ramelow als Thüringer Ministerpräsident mit Stimmenabgeordneten der CDU-Fraktion Thüringen ist für die CDU aus den genannten Erwägungen aber ausgeschlossen. Ja, und in diesem Sinne hat das Präsidium der CDU Deutschlands in seiner Sondersitzung die Haltung zum weiteren Vorgehen in Thüringen bekräftigt. Von der CDU gibt es keine Stimmen für die Kandidaten der AfD oder der Linkspartei. Diesen Beschluss wird im Einvernehmen mit der CDU Thüringen vereinbart, die ihr, ja, wir haben gesagt, ihr wollt es doch auch. Ihrerseits in einer gemeinsamen Sitzung des Landesvorstands der CDU Thüringen und der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag einstimmig festhielt. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag wird von einem von den Linken aufgestellten Ministerpräsidenten entsprechend ihrer Grundsätze nicht aktiv ins Amt wählen. Nee, nicht aktiv. Reicht ja auch, wenn ihr einfach die Fresse haltet. Mit euren tollen Werten. Ja. Zur Lösung der verfahrenen Lage in Thüringen sind wir nach wie vor der Meinung, dass Neuwahlen der klarste Weg sind. Bis dahin geht es jetzt darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Hm. Haben wir jetzt auch stabil und klar. Die CDU wird daran konstruktiv mitwirken. Für uns ist ebenso klar, Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit im Thüringer Landtag. Bodo Ramelow sollte diese Realität anerkennen und sich nicht erneut zur Wahl stellen. Stattdessen braucht es eine von allen Seiten respektierte Person für das Amt des Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidenten, die den Übergang zu Neuwahlen in Thüringen organisiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihre wertegeleitete CDU. Eine Haltung, nicht eine Haltung. Das Lustigste ist, ich habe 2013 hatte ich die CDU gewählt mit dem Versuch, mit dem Plan, die CDU rechts zu machen. Weil ich hatte bis Corona hatte ich die CDU nicht aufgegeben. Wenn man das jetzt liest und hört, dann denkt man so, Gott, stirb einfach, CDU. Stirb einfach. Wir haben der CDU historisch so viel zu verdanken, aber was für eine Scheiße sie in den letzten Jahren baut, ist unglaublich. Ja, der Herr Kramer, hatten wir am Donnerstag auch schon kurz drüber gesprochen. Bester Mann. Ist das dieser Conny Kramer? Der ist, glaube ich, gestorben, ne? Ab das Lied der Tag, Conny Kramer starb. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Das war auch vor meiner Zeit. Aber es Juliane gibt Werding. Kennt heute keiner mehr. Ja, ich habe schon früher so gerne gehabt, wie Zahnschmerzen. Ja, wir haben einen handfesten Verfassungsschutzskandal, aber. Die Medien sagen, nö, interessiert uns nicht, bis auf so ein paar kleine gallische Dörfer, die irgendwie Widerstand leisten. Gar nichts, ne? Echt. Also du siehst halt, wo die richtigen Journalisten noch sitzen und wo ja, eigentlich die Antifa-Praktikanten sitzen. Also ganz ehrlich, wenn ich als Spiegelartikel lese, denke ich mir auch so, das hört sich doch wirklich an, als ob so ein Antifa-Praktikant das geschrieben hätte. Spiegel hat darüber geschrieben oder was? Okay. Nee, nein, ich meine, wenn ich als Spiegel oder so noch, wenn ich Artikel lese, denke ich mir so, ihr fickt da eigentlich jeden Journalistenstandard. Ja, aber ich, also, wir wissen ja alle, warum nicht in den großen Medien berichtet wird. Ja, natürlich. Weil es aus der falschen Quelle kommt und weil es den falschen Leuten nutzen würde. Diese zwei Gründe gibt's. Aber damit ist das, also. Viel mehr kann man sich als Journalist ja nicht outen, ja. Als Propagandist, als wenn man sagt, oh, guck mal, da ist eine interessante Geschichte, die lasse ich aber einfach links liegen, weil sie aus der falschen Quelle kommt. Und noch pikanter wird es ja dadurch, dass hier durchaus auch Journalisten belastet werden in der Recherche von Apollo. Nämlich, ich glaube, NDR war es, ne? Mhm. NDR-Journalisten, denen man belastendes Material über den Herrn Kramer angeboten haben, die nichts Besseres zu tun hatten, offensichtlich, als zurück zum Verfassungsschutz zu gehen und zu sagen, guck mal, was der und der uns gegeben hat. Also die absolut heiligste Regel des Journalismus verletzt, den Quellenschutz. Und allein diese Vorwürfe, die der NDR ja angeblich inzwischen intern prüft, wir wissen alle, mit welchem Ergebnis das geschehen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit. Weil auch der NDR sagen wird, nee, das kommt aus der falschen Ecke, das spielt den Falschen in die Hände. Ja. Bittere Geschichte eigentlich. Also, ja. Aber auch wieder sehr, sehr symptomatisch für den Zustand unserer Demokratie, finde ich. Ja, das finde ich sehr traurig, weil ich liebe Demokratie. Ich finde, es ist einfach das beste System. Und wenn man den Leuten halt so das Gefühl gibt, es ist egal, was du wählst, du kriegst sowieso am Ende grüne Politik, dann nennen diese Leute uns Undemokraten. Dabei schadet niemand der Demokratie mehr als diese Leute, die den Leuten das Gefühl geben, dass die Stimmabgabe eigentlich egal ist, dass du eigentlich nur noch zwei Parteien hast. Die Blockpartei und die AfD. Ja. Hätte Chomsky geschrieben von Manufacturing Consent oder so, ja, mit solchen Fakten kannst du dann den Consent nicht mehr aufrechterhalten, das ist das Problem. Ne? Ja. Den Gemachten. Gibt es denn etwas Neues oder was denn eigentlich nicht? Ne? Tja, den Skandal, dass es halt kein Skandal ist. Hm. Ramelow hat ja sowas gesagt wie, ja, das wussten wir ja alles schon, das ist alles schon geprüft, ist alles nicht wahr. Ist alles nicht wahr? Ja, genau, hier hatte ich auch nochmal den. Das ist ja toll. Den einen Herrn mit seinem Hashtag Antifa und so. Ja, Kessler, meinst du? Nee. Einen von den beiden Journalisten, um die es jetzt geht. Axel Hämmerling. Okay. Und jetzt habe ich hier noch einen Ausschnitt aus dem Thüringer Landtag, wo es eine Aktuelle Stunde zu dem Thema gegeben hat. Ach was. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Urbach. Ich frage die Landesregierung. Möchte sie das Wort ergreifen? Sehe ich, Herr Staatssekretär Götze. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde zum Thema unhaltbare Zustände im Amt für Verfassungsschutz. Wurde die Behörde politisch missbraucht und wurden Rechtsbrüche gedeckt, beantragt? Hierzu darf ich für die Landesregierung wie folgt ausführen. Die Fraktion der AfD bezieht sich in ihrer Begründung für die Themenanmeldung auf die aktuelle Berichterstattung mehrerer Medien, die zum einen über mögliche Dienstvergehen und Straftaten, die der Leiter des Amtes für Verfassungsschutz begangen haben soll, berichtet haben. Zum anderen wurde in den Medien erneut die erfolgte Einstufung des Landesverbandes Thüringen der AfD als sogenannter Prüffall sowie die Einstufung als Verdachtsfall und im Weiteren als erwiesen rechtsextremistische Bestrebungen thematisiert. Ich bitte zunächst um Verständnis, dass ich zu Vorwürfen, die im Zusammenhang mit möglichen Dienstvergehen oder Straftaten stehen, aus personendatenschutzrechtlichen Gründen Personalangelegenheiten, zu denen aus Gründen des Vertrauens und Personendatenschutzes nicht weiter ausgeführt werden kann. Gleich, Herr Höcke, nur Geduld. Ich werde schon noch zu den Klarstellungen kommen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich klarstellen, dass seitens der Dienststelle die gesetzlichen Regelungen des Beamten- und Disziplinarrechts eingehalten und befolgt werden. Generell gilt, dass nach den Bestimmungen des Thüringer Disziplinargesetzes ein Disziplinarverfahren immer dann einzuleiten ist, wenn hinreichend konkrete Anhaltspunkte bekannt werden, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Ich darf hier auf § 22 Absatz 1 Satz 1 des Thüringer Disziplinargesetzes verweisen. Nach der Regelung des § 47 Absatz 1 Satz 1 Beamtenstatusgesetz begehen Beamte, Beamtinnen und Beamte ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Sofern dies der Fall ist, wird der Dienstherrn mit den Mitteln des Disziplinarrechts reagieren. Die Ermittlungen im Rahmen eines Disziplinarvergehens werden in der Folge regelmäßig durch einen Ermittlungsführer durchgeführt. Sie dienen dem Zweck, den Verdacht eines Dienstvergehens disziplinarrechtlich aufzuklären, um eine umfassende und gesicherte Grundlage für die Abschlussentscheidung zu treffen. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht die abschließende Entscheidung des Dienstvorgesetzten. Das Disziplinarverfahren endet entweder durch Einstellung, durch Disziplinarverfügung oder durch Erhebung der Disziplinarklage. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, soweit zu diesem Themenkomplex oder in den Medien behaupteten Sachverhalten Mobbingvorwürfe erhoben werden. Ich frage mich gerade, ob das eine Rolle spielt, weil ich meine, es ging doch um Journalisten, die irgendwelche Daten weitergegeben haben und das ist doch nichts mit dem Dienstvergehen zu tun direkt. Ja, die Dienstvergehen sind ja auch ein Punkt, der ihm vorgeworfen wird in der Recherche. Okay. Also vielleicht kommt er mit dem anderen Kram noch. Dass der eben seine Mitarbeiter schikaniert und gemobbt haben soll, kommt er noch dazu. Ja, gut, da kann man immer sagen. Nee, da hat er ja gerade gesagt, dass uns das nichts angeht wegen des Persönlichkeitsschutzes und des Datenschutzrechts. Das ist auch verstanden ungefähr. Toll. Also nichts sagend. Er hat doch gerade zu Herrn Höcke gesagt, er kommt noch zu den Klarstellungen. Ich warte auf. okay, sorry, dass ich dringe. Möchte ich klarstellen, dass sich das weitere Verfahren bei einem solchen Vorwurf grundsätzlich nach der im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Rahmendienstvereinbarung über Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz beziehungsweise als Nachfolgeregelung nach der geltenden Rahmendienstvereinbarung zum Schutz der Beschäftigten vor Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung und zum Umgang mit Konflikten im Arbeitsumfeld richten würde. Soweit eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter die weitere Behandlung eventuell vorgetragener Vorwürfe wünscht. Weiterhin würden die weiteren möglichen Verfahrensschritte auch im Hinblick auf eine eventuell straf- und disziplinarrechtliche Relevanz besprochen. Die Möglichkeit einer Strafanzeige durch den oder die Betroffene erörtert, sowie alle zur Verfügung stehenden Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen benannt werden. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich etwas ausführlicher zu den in der Presse erhobenen fachlichen Vorwürfen ausführen. Viele in der Presse nunmehr erneut thematisierten Vorwürfe zur Frage der Ausrufung eines Prüffalles oder etwa im Hinblick auf ein 30-seitiges Ergänzungsgutachten zur Frage der Indemnität sind bereits umfassend Gegenstand parlamentarischer Befassung gewesen. Ich darf hierzu beispielhaft auf die Beantwortung der Großen Anfrage mit dem Titel »Das Thüringer Amt für Verfassungsschutz und die in Anführungsstrichen Prüffallproblematik, Landtagsdrucksache 7207 aus der letzten Legislaturperiode verweisen. Ergänzend möchte ich die Zuständigkeit der Parlamentarischen Kontrollkommission, deren umfangreicher Kontrollrahmen und deren Befugnisse in § 24 fortfolgende des Thüringer Verfassungsschutzes Verfassungsschutzgesetzes, Entschuldigung, geregelt sind, hervorheben. Die Einordnung als sogenannter Prüffall wurde auf der Pressekonferenz am 6. September 2018 angesprochen. Entgegen der Presseberichterstattung wurde der Prüffall nicht ausgerufen, sondern auf Nachfrage eines Journalisten auf der Pressekonferenz thematisiert. In einem Verwaltungsgerichtsverfahren hat das VG Weimar festgestellt, dass die öffentliche Erklärung des Prüffalls rechtswidrig war, weil dazu keine ausdrückliche Rechtsgrundlage im Thüringer Verfassungsschutzgesetz existiert. Insofern wird das Amt für Verfassungsschutz zukünftig Prüffälle nicht mehr öffentlich machen, solange hierfür keine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen wurde. Die Einstufung als Verdachtsfall erfolgte am 12. März 2020. Die als erwiesen recht extremistische Bestrebung am 15. März 2021. Eine waffenrechtliche Bewertung des Thüringer Landesverbandes der AfD als kämpferisch-aggressiv im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne wurde dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales im Sommer 2024 zugearbeitet und liegt seit November 2024 den unteren Waffenbehörden des Freistaates vor. Darüber hinaus ist die ebenfalls thematisierte Frage der Rechtmäßigkeit der Einstufung des Thüringer Landesverbandes der AfD nicht nur Gegenstand parlamentarischer Befassungen gewesen. Die Einstufung als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Thüringer Verfassungsschutzgesetz war zumindest mittelbar Gegenstand aktueller Rechtsprechung. So hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht dem in einem waffenrechtlichen Verfahren, der vermerkt zur Einstufung des Landesverbandes der AfD als erwiesen extremistisch vorlag, mit Beschluss vom 19. Februar 2024, Aktenzeichen 3 EO 453 aus 23, ausgeführt. Ich darf zitieren. Bei der hier im summarischen Verfahren vorzunehmenden Gesamtbetrachtung der vom AfV gewonnenen und ausgewerteten Erkenntnisse, wie sie im Bericht vom März 2021 und auch in der Zusammenfassung vom 23. Mai 2022 zum Ausdruck gebracht wird, gibt es gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass der AfD Landesverband Thüringen verfassungsfeindlich ausgerichtet ist. Zitat Ende. Ein Verstoß gegen den Verfassungsgrundsatz der Indemnität oder gegen die Meinungsäußerungsfreiheit wurde weder vom Prozessvertreter des Beschwerdegegners vorgetragen noch seitens des Gerichtes problematisiert. Auch im Verfahren, Sie haben es noch nicht mal vorgetragen, Herr Rick, auch im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Weimar zum Aktenzeichen 1272 aus 23, in welchen Passagen des Verfassungsschutzberichts 2021 betreffend den Thüringer Landesverband der AfD in Streit standen, wurde die Frage der Indemnität nicht aufgeworfen und auch nicht anderweitig problematisiert. Im Urteil vom 6. August 2024 wurde die Klage des AfD-Landesverbandes Thüringen vollumfänglich abgewiesen. Maßgebliche Gründe für die Einstufung des AfD-Landesverbandes Thüringen als erwiesen extremistische Bestrebungen sind Verstöße gegen die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Diese Punkte sind wesentliche Beurteilungskriterien im Hinblick auf das Schutzgut. Ja, das ist alles nur Gelaber. Er geht nicht auf die schwerwiegenden Sachen ein. Es ist wunderbar, dass das eure Kriterien sind, aber erklär mir nochmal, warum er die Gutachten selbstherrlich so nur dann genommen hat, wenn sie ihm in den Kram gepasst haben und solche Sachen. Oder erklär mir nochmal, warum er kein Volljurist sein muss, wie das eigentlich. Erklär mir doch die Sachen. Erklär mir nicht irgendwie. Du versuchst die Leute einzuschläfern irgendwie. Da passiert ja gar nichts. Mit mittelbaren Zusammenhängen, ich meine. Das ist ja auch ein bisschen locker dann. Ich weiß auch nicht, warum er die ganze Gesetzestexte vorliest. Worauf in der des Einstufungsgrads abgestellt wird. Ebenfalls waren das Personenpotenzial und die Programmatik der erwiesen extremistischen Bestrebung der Flügel sowie die Verbindungen von Angehörigen des Landesverbandes Thüringen, der AfD, zu rechtsextremistischen Personenzusammenschlüssen und Einzelpersonen weitere Aspekte, auf welche sich die Einstufung stützt. In den programmatischen Festlegungen und Zielstellungen des Landesverbandes der AfD werden deutlich völkisch-ideologische Motive sichtbar, die dem Grundgesetz fremd sind. Die Bewahrung einer nationalen und kulturellen Identität und die Herstellung eines Ethnopluralismus, wie sie als Zielstellung eindeutig aus dem Parteiprogramm hervorgeht, die Darstellung des Islam als Gesamtbedrohung und die Aufforderung, der vermeintlich um sich greifenden Veränderung des Staatsvolkes entgegenzuwirken, weisen auf eine Grundeinstellung hin, die mit wesentlichen Verfassungsgrundsätzen der Menschenwürde, der Religionsfreiheit, der Gleichbehandlung und dem Demokratieprinzip nicht mehr vereinbar ist. Dies gilt auch soweit hinsichtlich einzelner Forderungen, die eine sich im Rahmen der Verfassungsvorgaben haltende Auslegung für möglich, bei denen eine im Rahmen der Verfassungsvorgaben sich haltende Auslegung für möglich gehalten wird. Insgesamt ist festzustellen, dass die fachlichen Entscheidungen des Amtes für Verfassungsschutz nicht infolge parteipolitischer Vorgaben getroffen werden, sondern allein auf der Grundlage einschlägiger gesetzlicher Regelungen unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen Rechtsprechung. Nähere Erläuterungen und umfangreiche Belege sind in den Verfassungsschutzberichten der vergangenen Jahre aufgeführt. Insofern weise ich den Vorwurf des politischen Missbrauchs und eines, wie im AfD-Antrag zu dieser Aktuellen Stunde formuliert, Deckens von Rechtsbrüchen ausdrücklich und entschieden zurück. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Götze. Da die Landesregierung mit ihrem Redebeitrag die 10 Minuten überschritten hat, bekommen alle Fraktionen nochmals 2 Minuten Redezeit. Ja, aber das gucken wir uns doch jetzt nicht. Ach, okay. Oh, bitte nicht, ich habe echt schon Kopfschmerzen von denen. Ja. Ich bin wieder da. Sorry. Ja, jetzt sollte Höcke kommen, oder was? Dann können wir nochmal gucken. Ja, der sagt ja jetzt nur irgendwie was, aber ich fürchte, wir müssen mal unsere Sendung hier mal kurz abbrechen. Beziehungsweise wann anders nochmal fortsetzen. Was ist los? Ja, jetzt sehe ich jetzt gleich. Oh, okay. Dann geht in den Wald. Es tut uns leid. Wenn das so ist, dann ist das so. Ja. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Wir können ja gleich übermorgen nochmal gucken, ob wir Zeit haben. Ja, eventuell. Nochmal spontan was, ne? Okay. Ja, Ganesha, sorry, dass das jetzt passiert, aber wir laden dich sicher gerne nochmal ein. Okay, ich hoffe, dass das, was passiert ist, dass du das wieder einrenken kannst. Ja, das hoffe ich auch. Hört sich nicht gut an. Okay, dann ja, dann schönen Abend noch, Leute. Also sind wir noch live, oder? Wir sind noch live, ja. Okay, dann verabschieden wir uns von den Leuten wenigstens. Ja, macht's gut. Wir sprechen uns, sobald wir wieder auf Sendung können. Ja, wir melden uns zurück, sobald es geht. Okay. Also, ciao, Leute. Ciao.